Üben jetzt Sie. Hören Sie einen Satz in der Standardsprache. Formulieren Sie den Satz um und benutzen Sie dabei die alltagssprachliche Formulierung. Danach hören Sie die Lösung. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Was sollen wir kochen? Worauf hast du denn Lust? Auf was hast du denn Lust? Sprechen jetzt Sie nach dem Signal. Worüber redet ihr denn gerade? Über was redet ihr denn gerade? Wovon hängt es denn ab, ob du den Job bekommst? Von was hängt es denn ab, ob du den Job bekommst? Woran glauben die Leute dieser Religion? An was glauben die Leute dieser Religion? Es ist doch gar nichts passiert. Wofür entschuldigst du dich denn? Für was entschuldigst du dich denn?